reiße erstmal vieles an, lasse ein paar Sachen noch offen, dass wir auf jeden Fall vielleicht Ideen haben für eine Diskussion, dass wir dann da noch ein bisschen ins Detail gehen können. Ich mache jetzt auch keine geschlossene Definition des Begriffs der Postmoderne. Weiß nicht, ob uns das so weiterhilft, sondern es ist so eine kleine Tour de force, aber wie ich ja denke, ganz interessant. Mein heutiger Vortrag versteht sich in erster Linie als Annäherung an den Zusammenhang von Subkultur und neuen sozialen Bewegungen um 1980. In der Theorie kann er nicht allzu sehr in die Tiefe gegangen werden. Ich hoffe aber, dass ich hiermit einige Anstöße für eine spannende Diskussion liefern kann. Zu Beginn ein Zitat zum Verhältnis der Punks Ende der 70er Jahre zur linken Szene vom Sänger der frühen deutschen Punkband Süff. Ich weiß nicht, ob man die damals Süff ausgesprochen hat oder S.Y.P.H. Da niemand hier länger in dieser Szene war, schon Ende 70er, glaube ich, weiß das keiner. Gut, ich sage einfach mal Süff. Zitat. Mit den Linken wollte ich mich nicht identifizieren. Für mich standen die für Strickpullover, Jesuslatschen und Karl-Marx-Bücher lesen. Das war alles so langweilig und geschwätzig. Vor denen kam nie was Aggressives zurück. Dazu waren die immer zu lasch. Zitat Ende. Punk selbst kann eigentlich nicht als eigenständige soziale Bewegung gesehen werden. Dabei muss hier darauf hingewiesen werden, dass sich in den letzten Jahrzehnten vehement über eine Definition von Punk gestritten wurde. Definitions- und Einordnungsversuche gab es darüber hinaus auch und gerade vor den Massenmedien, die wie so oft eine Subkultur auszugrenzen oder zu domestizieren suchten. Stattdessen würde ich Punk hier bezeichnen als soziale Praxis, identitäre Politik, ein Zeichensystem und ein massenmediales Phänomen. Dabei ist diese Subkultur zum Teil Ausdruck eines Jugendprotestes, zum anderen künstlerisches Statement. In beiden drückt sie schließlich eine allgemeine Verweigerungshaltung aus. Zumindest in seiner frühen Phase, in den 70er Jahren, hatte Punk noch kein festes Programm, wie beispielsweise die Hippie- oder 68er-Bewegung zuvor. Vielmehr stand er für Negation, einen Bezug zur Unterklasse und einem Glauben an Spontaneität und Do-it-yourself. In meinem Vortrag möchte ich Punk vor allem in seiner Frühphase betrachten, als die Erscheinung noch ein neues gesellschaftliches Phänomen darstellte und diese Gesellschaft nachhaltig prägte. Mit all seinen Ambivalenzen kann Punk als Ausdruck postmoderner Entwicklung seit den 70er Jahren gesehen werden und damit als Bruch mit dem zuvor herrschenden Zeitgeist subkultureller Milieus. Ambivalenzen zeigten sich im Punk beispielsweise in den Spannungen und Widersprüchen innerhalb der Szene zwischen Originalität und Plagiarismus, Kommerzialismus und dessen Ablehnung, kulturellem Anspruch und Ignoranz, Humor und Ernsthaftigkeit, Rassismus und Antirassismus, Sexismus und Antisexismus. Wenn ich hier Punk als im weiteren Sinne postmodernes Phänomen beschreibe, dann gilt dies in erster Linie für die Szene der späten 70er und frühen 80er Jahre. In der Folgezeit wurde Punk ein etablierterer Stil, der mitunter sogar zur Orthodoxie tendierte. Zudem differenzierte sich die Szene bereits seit Ende der 70er Jahre aus. In den USA entstand Hardcore, in England Oi-Punk, später kam die Straight-Edge-Bewegung, die ein drogenfreies Leben propagierte, die feministisch-queer-orientierte Riot-Girl-Szene und Emo dazu. Analog hierzu wurde bereits seit 1978 Punk in regelmäßigen Abständen immer wieder für tot erklärt. Dabei erfuhr die Szene, insbesondere in der Bundesrepublik, ihre größte Ausbreitung in den 80er Jahren und ist schließlich auch heute noch relativ lebendig. Um Punk als politisch wirkmächtige Subkultur der 70er Jahre einordnen zu können, möchte ich an dieser Stelle zunächst einen Blick auf die Wandlung sozialer Bewegungen in den späten 70er Jahre richten. Ganz allgemein gesprochen repräsentierten die jüngeren Aktiven der neuen sozialen Bewegungen und der Subkulturen, wie sie in den 70ern entstanden, zumindest in Westeuropa, die Abgrenzung von der letzten Bewegung der klassischen Moderne, wie die 68er auch eingeschätzt wurden. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund eines sozialen Strukturwandels. Daher muss an dieser Stelle betont werden, dass sich aufgrund der zurückgegangenen sozialen Aufstiegschancen die sozialen Bewegungen in ihren Forderungen und Lebensentwürfen umorientierten, sodass in diesem Zusammenhang zumindest teilweise von einer postmateriellen Revolte gesprochen werden kann. So seien in der Folge steigenden Wohlstands in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften die grundlegenden materiellen Bedürfnisse befriedigt, so etwa der Soziologe Ronald Engelhardt. Dieses habe einen allgemeinen Liberalisierungsschub und die Übernahme eines Sets neuer postmaterialistischer Werte, die Autonomie und Selbstverwirklichung betonten, zur Folge gehabt. Es galt in der Folge sowohl für die autonome Szene oder die autonome feministische Bewegung bei ihren Kämpfen um Freiräume, als auch für die bürgerliche Friedensbewegung mit ihrem teilweise religiös grundierten Protest. Für Dritte Weltläden oder Alternativbetriebe allerdings schon wieder weniger. Schließlich stand für die beiden letzteren eine Emanzipation durch veränderte Arbeits- und Produktionsverhältnisse im Vordergrund. Interessant ist für die neuen sozialen Bewegungen seit den späten 70er Jahren, inwiefern sich der Bezug auf den Staat auf zweifache Art wandelte. Zum einen führte der Marsch durch die Institution nun in die Institution und die Gründung einer grünen Partei und stellte somit das Streben nach politischer Partizipation auf eine neue Stufe. Demgegenüber wendete sich die jüngere Protestgeneration vom Anspruch einer revolutionären Systemänderung zunehmend ab und begab sich stattdessen auf die Suche nach Autonomie. In dieser Hinsicht wurde mit dem Wandel der neuen sozialen Bewegung die politische und private Emanzipation nicht mehr unbedingt innerhalb der Gesellschaft und ihrer hegemonialen Institutionen zu verwirklichen gesucht und auch nicht unbedingt in radikaler Opposition zu dieser, sondern vielmehr jenseits von ihr. Aussteigen wurde so zum Schlagwort. Die Flucht aus der traditionellen Arbeitsgesellschaft sollte gleichzeitig die Vereinnahmung durch das System hintertreiben. Das politische Paradigma vieler Bewegungsrichtungen der frühen 80er Jahre lässt sich daher am deutlichsten am Wandel der Präfixe von gegen zu alternativ illustrieren. In diesem Sinne treten die Individuen, damit auch eine individualistisch gefärbte politische Agenda, in den Vordergrund. Appelle an das Volk verschwinden. In vielem lässt sich hier nun von Politik in der ersten Person sprechen. Schließlich war zuvor in den späten 70er Jahren eine kommunistische Massenpolitik in Teilen Westeuropas in die Krise geraten. So sahen viele, die dem Aufbruch der 60er Jahre entstammten, die neo-orthodoxe Ausrichtung leninistischer und maoistischer Politik als Zeichen einer Stagnation linker Bewegung. In Abgrenzung zur politischen Stagnation revolutionärer Politik seit den späten 70er Jahren traten stattdessen die neuen sozialen Bewegungen immer stärker in den Vordergrund. Schließlich versuchten diese zumindest teilweise, Zitat, die Versprechungen der Kulturrevolution von 1968 in einem kollektiven Leben fernab der Metropolen und ihrer Zwänge zu realisieren. Zitat Ende, wie Klaus Hartung im Kursbuch damals betonte. Dabei nahm jedoch die antikapitalistische Stoßrichtung kaum mehr wie noch bei den 68ern sozialistische Züge an. Trotzdem oder gerade deswegen erfuhren die neuen sozialen Bewegungen Mobilisierungserfolge, von denen die leninistisch bis sozialistisch ausgerichtete Linke in den Jahren zuvor nur träumen konnte. Sowohl bei Anti-Atom-Demonstrationen als auch auf Seiten der Friedensbewegung wurde auf einmal in viel stärkerem Maße das Volk erreicht, als dies bei der früheren Suche nach dem revolutionären Subjekt der Fall gewesen war. Hierbei wurde allerdings auch deutlich, wie viele inhaltliche, generationelle und organisatorische Brücken zur 68er-Bewegung noch bestanden. So ging es vielfach eher um eine Politik der Erneuerung und Anknüpfung gegenüber den älteren Analysen und Protestformen. Wesentlich für den inneren Zusammenhang der Bewegung und die Entstehung alternativer Milieus seit den späten 70er Jahren war die Ausrichtung an einer Politik der ersten Person, in welcher die eigenen Alltagspraxen zu einem Teil des politischen Programms wurden und eigene Räume, Freiräume und Subkulturen einen höheren Stellenwert erhielten als eine breite Mobilisierung, die sich dem klassischen Modell der Aufklärung verpflichtet fühlte. Die Renaissance des Individuums ließ sich auch im breiten gesellschaftlichen Kontext feststellen. So firmierte der Bezug auf das Selbst in den 70er Jahren unter dem Stichwort einer neuen Innerlichkeit, die sich vor allem in der Kultur, aber auch in Absatzbewegungen hin zu spirituellen Sekten oder in die vorgebliche Idylle des Landlebens ausdrückte. Im Hinblick auf die neuen sozialen Bewegungen schien sich unter dem Einfluss poststrukturalistischer Theorien von Derrida bis Foucault schließlich eine Krise der Repräsentationen abzuzeichnen. Die Verweigerung gegenüber der großen Erzählung der klassischen Moderne gegenüber brachte beispielsweise Foucault 1977 auf den Punkt und es wirkt so, als hätte er dies auch der neuen Punk-Szene ins Poesiealbum geschrieben. Zitat Foucault: Verweigere den alten Kategorien des Negativen, Gesetz, Grenze, Kastration, Mangel, Lücke, die das westliche Denken so lange Zeit als eine Form der Macht und einen Zugang zur Realität geheiligt hat. Jede Gefolgschaft, Ausrufezeichen, macht Foucault selten, gibt dem Vorzug, was positiv ist und multiple, der Differenz vor der Uniformität, den Strömen vor den Einheiten, den mobilen Einheiten vor den Systemen, Ausrufezeichen. Glaube daran, dass das Produktive nicht sesshaft ist, sondern nomadisch. Ausrufezeichen, Zitat Ende. In einem frühen deutschen Punk-Fanzine klingt das Ganze dann so. Zitat: Nun sitz nicht da rum und glotz blöd, sondern mach auch was. Fanzines, Clubs, Shops, Bands. Kauf keine Zeitung, die über 5000 Stück Auflage haben. Keine Platten von Superstars wie Stones, Rollers, Beatles, Genesis etc. Steck den reichen Wichser nicht noch mehr Geld in den Arsch. Ausrufezeichen. Kauft keine Klamotten über 20 Mark. Am besten überhaupt keine. Ausrufezeichen. Gestaltet eure Klamotten selbst. Habt eigene Ideen. Macht, was ihr wollt. Lasst euch nicht herumkommandieren. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Don't be the problem, be the solution. Zitat Ende. Wesentlich für die neuen Protestbewegungen 1980 war deren zeitgenössische Bewertung als Jugendunruhen. Im Gegensatz zu 1968 ist nicht mehr von Studierenden die Rede, sondern von Jugendlichen allgemein. So lautet der Titel des Spiegels im Dezember 1980. Zitat, Jugendkrawalle, West-Berlin, Zürich, Amsterdam, Freiburg, Bremen, Hannover, Hamburg. Zitat Ende. Ebenso wurde das Spiegelbuch Aussteigen oder Rebellieren, Jugendliche gegen Staat und Gesellschaft in den Folgejahren ein Bestseller. Wesentlich ist hierbei die Feststellung, dass sich mit dem Strukturwandel, der seit den 70er Jahren und in der Folge dem Umbau des Sozialstaates die sozialen Verhältnisse von Jugendlichen und vor allem deren Chancen für sozialen Aufstieg sukzessive verschlechtert haben. Daher wäre hier auch eher von Sozialprotest als von Jugendprotest zu sprechen. Es gilt aber auch, das Label jugendkritisch zu hinterfragen. Zwar betont es eine breitere soziale Schichtung jenseits einer jungen Elite, wie es sich im Begriff der Studentenrevolte ausgedrückt hatte. Jugend erschien jedoch seit Ende der 70er Jahre mehr und mehr als Problem. Die Wahrnehmung sozialer Probleme als Jugendproteste war also durchaus zwiespältig. Gerade nach 1968 wurde von Jugendlichen erwartet, nicht zu angepasst zu sein, zu rebellieren, allerdings im dafür vorgesehenen Rahmen. Dieser Rahmen wurde naturgemäß von Punks, Chaoten und Autonomen regelmäßig überschritten. Die Punk-Subkultur platzte in westlichen Gesellschaften mitten in eine Zeit eines breiten Krisenempfindens, Mitte der 70er Jahre, was die öffentlichen Abwehrreaktionen auf allen Seiten vehement ausfallen ließ und diese dabei Züge einer Moral Panic annahmen. Der englische Daily Express titelte 1976 Worthless, Decidedly Inferior, Displeasing. Wenn ich das übersetzen soll, also wertlos, selbstgewählt, minderwertig und unangenehm. Ein Jahr später titelte der Spiegel zu einer großen Punk-Reportage Ratten in Jeans. Ebenso deutlich war die ablehnende Haltung auf Seiten von Teilen der dogmatischen Linken. Die Zeitung Arbeiterkampf des Kommunistischen Bundes überschrieb 1977 einen Bericht über die Punk-Szene in London mit Rockmusik, Faschisten auf dem Vormarsch. Punk brach, zumindest an der Oberfläche, mit vielen politischen und kulturellen Vorstellungen der klassischen Moderne. So stand die Rockmusik der 70er Jahre für Natürlichkeit und Virtuosität. Punk dagegen für Nihilismus, propagierten Dilettantismus und ein provokatives Spiel mit Zeichen. Eine allumfassende sarkastische Negation zeigte sich in der Neigung zur Überaffirmation. Die postmoderne Betonung des Hybriden erschütterte den vorher so festgefügten Kanon aufklärerischer Werte. Punk erklärte, Plastik sei geil. Die deutsche Band Süff, da haben wir sie schon wieder, forderte in einem Song Zurück zum Beton. Hier nähern wir uns dem Ansatz einer postmodernen Theorie, auf die ich hier allerdings so kurz eingehen kann. Das Konzept der Postmoderne soll an dieser Stelle verstanden werden als eine konstruktive Kritik an den Orthodoxien der Moderne. In diesem Sinne repräsentiert die Postmoderne das Prinzip eines kritischen Pluralismus und einer Offenheit, ohne dabei nur Wegbereiter einer allgemeinen Beliebigkeit zu sein. Die Entsprechung zur Unbestimmtheit des postmodernen Wissens, wie es der französische Theoretiker der Postmoderne Jean-François Lyotard nannte, findet sich in der Textzeile der Sex Pistols aus ihrem Song Anarchy in the UK. Zitat, don't know what I want, but I know how to get it. Zitat Ende. In diesem Kontext passt, was der Soziologe Sigmund Baumann schrieb. Zitat, der bestimmte Grundzug der postmodernen Idee vom guten Leben ist das Fehlen einer Bestimmung des guten Lebens. Zitat Ende. In diesem Sinne mischte sich im Punk durchaus widersprüchlich die Dystopie des No Future mit der Betonung von Spaß, einer Karnevalisierung als Antisystem. Wesentlich war hierbei die Umdeutung von Zeichen und Codes, vor allem in der Kulturtechnik der Bricolage, des Recyclings der Zeichen und ihrer damit verbundenen De- und Rekontextualisierung, wie sie sich vor allem in der Kleidung der Punks äußerte, aber auch in der Zuwendung zur rauen Simplizität des Rock'n'Roll oder in der neuen Kunstform der fotokopierten Fanzines. Ziel der neuen Aneignung alter Codes war fast immer die Provokation mittels widersprüchlicher, aber hoch aufgeladener Zeichen. So ließen sich ein Button von Mao und ein Hakenkreuz mitunter auf derselben Lederjacke finden. Es verwundert auch nicht, dass in der Frühphase von Punk viele Aktive, vor allem in England und in den USA, aus einer Kunstszene bzw. von Kunsthochschulen stammten. Malcolm McLaren, der die Sex Pistols als Konzeptband hervorbrachte, war beispielsweise schon in den 60er Jahren in Gruppen aktiv, die sich an den Situationisten um Guy Debord und der von diesem propagierten Gesellschaft des Spektakels orientierten. Wenn die späten 70er Jahre die Rückkehr des Ichs feierten, so titelte 1976 das New York Magazine beispielsweise The Me Decade, und dies über eine Kultur der Innerlichkeit passierte, dann basierte Punk auf einer Äußerlichkeit des Selbst. Punks programmatischer Individualismus äußerte sich sowohl in Duffs Ich und die Wirklichkeit, also Song der frühen Band Duff, deutsch-amerikanische Freundschaft, als auch im Song We Are The One der amerikanischen Avengers. Zitat Avengers: We are not Jesus Christ, we are not fascist pigs, we are not capitalist industrialists, we are not communists, we are the one. Zitat Ende. Viele der frühen Punk-Songs reflektierten und propagierten das Selbst und adressierten ihre Zuhörer und Zuhörerinnen direkt. Die Personalpronomen ich, du, sie, mitunter auch wir, waren in vielen Texten zentral. Das Primat des Individuums war Ausdruck einer Kultur des postmodernen Subjekts und damit auch Ausdruck der gesellschaftlichen Veränderungen und Krisen der späten 70er Jahre. Es war aber nicht nur der Schwenk der radikalen Linken und der Punk-Subkultur, die einen neuen Fokus auf das Selbst richteten, sondern auch der politische Backlash, der sich in Form der neoliberalen Regimes abzuzeichnen begann. Das Vokabular des von Thatcher und Reagan vertretenen neoliberalen Projektes musste den Aktiven in den neuen sozialen Bewegungen zum Teil bekannt vorkommen. Es klang wie ein Wörterbuch der Bewegung. Freiheit, Selbstverwirklichung, Fantasie, Abenteuer und Risiko wurden hier propagiert von Neoliberalismus. Die Folgen einer solchen Vereinnahmung begannen schließlich in den 80er Jahren weltweit spürbar zu werden. Im Bereich der Betriebsorganisation begann nun die Rede von sogenannten flachen Hierarchien, Teamwork und Selbstverantwortung. Letztere fungierte zudem als ideologisches Vademekum der zunehmenden Privatisierung und einer Prekarisierung der Arbeitswelt. So gilt es an dieser Stelle zu fragen, wie das Selbst seinen Durchbruch seit den 70er Jahren feierte. Zwar sowohl auf Seiten der sozialen Bewegung als auch auf jener der hegemonialen Machtstrukturen. Hier sei nur auf die Verbindungslinien der Begriffe von Selbstverantwortung als neoliberale Forderung, der Selbstbestimmung als Erbe der 68er Forderung nach Autogestion, Selbstbestimmung, und der Selbstverwirklichung als im Extremfall esoterisches Projekt verwiesen. Demgegenüber war das Moment des Spektakels im Punk letztlich kurzlebig. Die Provokation lief nach einiger Zeit ins Leere. Was zwar nicht heißt, dass mit Iro nicht auch in den 80er Jahren in der Provinz noch Leute erschreckt werden konnten, aber das ursprüngliche Momentum der Postmodern Condition und ihres gelebten Verlustes an Historizität konnte sich nicht immerwährend reproduzieren. So entwickelte Punk schnell einen eigenen Kanon, der mitunter rigider ausfiel als in anderen Subkulturen. Das Anarcho-Ar ersetzte die Vielzahl kontroverser Symbole. Vor allem zeigte sich aber auch der Bedarf einer nötigen Repolitisierung der Szene, als das Spiel mit den Uneindeutigkeiten dazu führte, dass auch Neonazis Punkkonzerte besuchten. Schnell war das Spiel mit der Affirmation oder Überaffirmation keine subversive Strategie mehr, sondern mitunter Teil einer Karriereplanung. Mit den politisch links- bis linksradikal ausgerichteten späteren Bands, so viel später waren The Clash jetzt nicht, aber The Clash, dem anarchistischen Kollektiv Crass oder den Hamburger Slime, verband sich eine neue politische Szene der Autonomen mit der Subkultur des Punk, wenngleich dies auch nicht immer reibungslos verlief. In Erinnerung geblieben sind die jeweiligen Unverständnisse und Vorwürfe. Hier die doofen, unpolitischen Saufpunks, da die Automaten. Doch war Punk letztlich eine Subkultur, die die neue Polizszene der 80er Jahre wie Hausbesetzerinnen und Autonome prägte und mit ihrer Ich-Bezogenheit, einem Spontaneismus, einer dystopischen Lebenseinstellung und der Kulturtechnik der Bricolage weit in die Bewegung hineinwirkte. Postmoderne hin oder her. Die 80er Jahre waren dann schon ziemlich Punk. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Erstmal.